stets wach. Blinkt ab! Er mahnt uns Korn zu kräftigem Brot und so hart, wer so hat keine Not. Blinkt ab! Blinkt ab! Blinkt ab! Blinkt laut die Räder und dreh den Stein. Blinkt ab! Und mahlen den Wein zum Mehl so fein. Blinkt ab! Der Bäcker den Zwiebeln den Kuchen draus weckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Blinkt ab! Blinkt ab! Blinkt ab! Schlammer die Müller am Rauschenbach. Blinkt ab! Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Blinkt ab! Er mahnt uns Korn zu kräftigem Brot und haben wir Soll, so hat keine Not. Blinkt ab! Blinkt ab! Blinkt ab! Blinkt laufen die Räder und drehen den Stein. Blinkt ab! Und mahlen den Weißen den Mehl so fein. Blinkt ab! Der Bäcker den Zwieback, den Kuchen daraus weckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Blinkt ab!